نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ich grüße alle Brüder, Kurden, Araber, Deutsche und auch abstammungslos, staatenlos. Ich begrüße alle zum Unterricht. Und طيب ليش تبدل تحكي من كلنا ليش تتكون من جميع الألوان ولكن ليش هو حكى من كلنا تتكون من جميع الألوان علي علي علي علي علي هذا الكشفيجن ريشتي ايش هاب اون بيجريس بقوم ريدت ايه بنروح نلف الدورات كلها تمام نلف الدورات لا حول ولا قوه الا بالله قال لك درس كردستان قال لك كردستان بنك فوس ديز اسلام auf jeden Fall die Kurden bestimmt bekommen einen Staat aber Allah alam wenn alle Menschen auf dem Mond leben يا ابو كوتر خل يا ابو كوتر سلمنا عليه مين هذا شوان توني عليك وعليه السلام طيب خير ان شاء الله ذي ما هم فايتا بارك الله فيكم في فان بحديث 281 طيب und unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch بإذن تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه بارك الله فيكم في رواية أخرى عند البخاري أمرنا وفي رواية أخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الألفاظ الثلاثة تعني أن الأمر هنا للوجوب أي واجب لأنه من عند الله سبحانه وتعالى لأنه بلفظ الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر وهذا أمر له ولأمته وأمرنا يعني لفظ إلى هذه الأمة وأمرت أي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى أما السجود على اليدين فواضح على اليدين والسجود على الركبتين فواضح والخلاف بين أهل العلم هو في مسألة الجبهة والأنف فإذا كانت الجبهة عضو والأنف عضو فصاروا هكذا ثمانية ولكن عد النبي صلى الله عليه وسلم الجبهة والأنف عضوا وأبو حنيفة رحمه الله لا يرى يعني يرى إما السجود على الجبهة أو على الأنف لأنه يرى أن الجزء يعني يجزئ عن الكل ولكن هذا القول خالفه فيه تلاميذه خالفه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وقالوا بوجوب السجود على الجبهة والأنف وعند الشافعية أن السجود على الجبهة والأنف مستحب ولكن ليس عند الكل والصحيح يا أخوة أن الواجب على المسلم أن يسجد على هذه السبعة ولا تتقوى الأدلة على أن يقال أن هذا الأمر للاستحباب وإنما الأمر للوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت وهناك قاعدة شرعية أن إذا لم نعرف التاريخ يعني لم نعرف متى كان الحديث هذا ومن كان الحديث هذا فنعمل بالموجب لزيادة الاحتياط حتى ما نقول شيء وبعدين نندم عليه فلذلك بارك الله فيكم يجب على المسلم أن يسجد على جبهته وأنفه وكفيه وكفين هؤلاء هم الكف هذان الكفان، ليس الساعد ولا المرفقين ولا المرفقين. لا لا يجوز أصلا أن يضعهما على الأرض، إنما يجوز يضع فقط الكفين على الأرض بلا المرفقين ومن دون الساعد، ويضع الجبهة والأنف على الأرض والركبتين، ويضع أطراف القدمين، أطراف القدمين، أصابع القدمين، وأصابع القدمين تتجه إلى القبلة، تتجه إلى القبلة. الأصابع ما تكون إلى الخلف هكذا، انتبه، ما تكون هكذا الأصابع، إنما تكون هكذا، يعني هذا ظهر القدم، هذا ظهر القدم، وهذا باطن القدم، فتكون الأصابع هكذا وليس هكذا، ليس معقوفة إلى الداخل، وإنما ممدودة بحيث تكون إلى القبلة. وهل يسجد المسلم على شيء، يعني إذا كان مثلا يلبس العمامة فلا بأس بالسجود على العمامة، ولأنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم مثلا كانوا كانوا يسجدون على أطراف ثيابهم لشدة الحر، فلا بأس كذلك. أو مثلا بالنسبة للركبتين أنت تكون مغطيها في الصلاة وتسجد عليها، فكذلك بالنسبة للجبهة، فإذا هكذا تكون صفة السجود في الصلاة. الحديث حول صفة السجود في الصلاة. بارك الله فيكم. حديث اسمعهندت أن أختك فن ابن عباس يبليفت زاكت رضوان الله عليه دي بروفيت دي جزانت الله صلى الله عليه وعحبه وسلم زاكت اشفوده بفولن dass ich mich auf sieben Knochen oder Stellen niederwerfe. Stirn, und er hat gezeigt auf seine Nase, und die beiden Hände, die beiden Knien und die Spitzen, die Spitzen der Füße, das wird auf die Zehen. Solch diese sieben eigentlich, sieben Stellen müssen den Boden berühren, wenn man sich niederwirft im Gebet. Und es ist in einer anderen Überlieferung, diese Überlieferung ist bei Bukhari, bei der anderen Überlieferung auch bei Bukhari, Umirna, wir wurden befohlen. Und in einer anderen Überlieferung, der Prophet Muhammad s.a.w. wurde befohlen. Das heißt, Barakallahu fikum, es gibt einen Befehl, dass man diese sieben Stellen auf dem Boden tut. Und sieben Stellen, eigentlich, wir haben gerechnet Stirn und Nase. Wenn wir einzeln zählen, dann sind das acht Stellen. Aber der Prophet Muhammad s.a.w. hat gemeint, dass Stirn und Nase ein Teil sind. Eine Stelle. Stirn, Nase, eins. Zwei Hände, zwei. Und die beiden Knien und die Spitzen der Zehen oder der Füße. Barakallahu fikum, die sind die Stellen. Und hier, das Erste ist, was wir aus diesem Hadith lernen können. Erstens, wenn der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, umirtu, mir wurde befohlen, oder ich wurde befohlen, das heißt, Barakallahu fikum, es gibt einen Befehl von Allah. Das heißt, das kommt nicht von ihm, das kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Erstens. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas befiehlt, das heißt, dieser Befehl ist verpflichtend geworden für diese Nation. Und deshalb gibt es hier umstrittene Aussagen, Ansichten von den Gelehrten bezüglich Sujud. Muss man bei Niederwerfen diese Stellen auf dem Boden haben oder ist dies beliebt? Manche Gelehrten haben gesagt, beliebt, aber die richtige Aussage ist, dass dies Pflicht ist. Warum? Weil der Prophet Muhammad s.a.w. das gesagt hat. Die Gelehrten, die gesagt haben, das wäre wünschenswert oder empfehlenswert, sie haben gesagt, ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte demjenigen, der sein Gebet falsch gemacht hat, nicht genau, dass er diese 7 Stellen auf dem Boden tut oder den Boden berühren müssen. Aber Barakallahu fikum, da gibt es hier keinen Beweis drin, wenn der Prophet ihm das nicht gesagt hat. Aber in einem anderen Hadith gibt es einen Befehl, dann müssen wir zwischen den beiden Hadithen kombinieren. Und die Kombination heißt, hier hat er ihm gesagt, du tust deinen Stern auf dem Boden, und in diesem Hadith, diese 7 Stellen, musste man auf dem Boden tun. Bei Abu Hanifa, der sagte, ist genug, dass man entweder Nase oder Stirn auf dem Boden tut. Aber eigentlich, das wird auch die anderen Stellen, ja? Aber eigentlich, die Schüler von Abu Hanifa, die besten Schüler, Muhammad ibn al-Hassan und Abu Yusuf, diese beiden, sie haben ihren Sheikh, ihren Imam widersprochen in diesem Thema. Sie haben gesagt, doch, man muss Stirn und Nase auf dem Boden tun. Dann die Handflächen, die Innen. Da muss man das auf dem Boden tun und bitte aufpassen, da tut man nicht Unterarm. Das wird Handgelenk, ist nicht auf dem Boden. Ellbogen ist nicht auf dem Boden. Unterarm hier ist nicht auf dem Boden. Nur die Handflächen sind auf dem Boden bei Niederwerfen. Bei Sujud. Dann die beiden Knien und die beiden Zehen, die beiden Spitzen der Füße, das wird die Zehen. Die Zehen, Barakallahu fikum, müssen auf dem Boden auch berühren. Aber wie? Passt auf bitte. Nicht in Sohlenrichtung, sondern die sind in Richtung der Qibla. Das wird deine Zehen, die sind in Richtung Qibla. Du darfst sie nicht beugen nach innen, sondern die zeigen in Richtung Qibla. Wie als ob du auf deinen Zehen stehen willst. Nur auf die Zehen. Wie machst du das? So macht man. Nicht nach innen beugen, sondern die bleiben nach außen in Richtung Qibla. Und aufpassen, weil viele Leute das falsch machen. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Und hier, Barakallahu fikum, darf man zum Beispiel, wenn man eine Mütze trägt oder ein Imam einen Turban trägt, darf man auf Turban das Sujud machen? Die Gelehrten, die haben dieses Thema auch diskutiert. Die haben gesagt, besser ist, dass der Stern frei ist, aber man kann auch auf Imama oder auf jetzt Mütze oder Turban auch Sujud machen, ist es kein Problem. Das heißt, Barakallahu fikum, aus diesem Hadith lernen wir klar, dass man verpflichtend ist, bei der Niederwerfung diese 7 Stellen, den Boden, mit diesen 7 Stellen den Boden zu berühren, und Nase und Stirn, die werden als ein Teil, erstmal eine Stelle oder ein Teil aufgezählt, dann die beiden Hände, die beiden Knien und die Zehen von beiden Füßen, Barakallahu fikum, die müssen alle auf dem Boden sein. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. وعن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ابن بحينة هو عبد الله بن مالك ومات في ولاية معاوية سنة 54 أو 58. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج أي باعد بين يديه، يعني يد على جانب ويد على جانب، حتى يرى بياض إبطيه، بياض إبطيه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفترش افتراش السبع واعتمد على راحتيك وبعدي ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك، سجد كل عضو منك. هل هنا الأمر بالابتعاد يعني بالإبعاد بين بالمجافاة بين اليدين للوجوب أم لا؟ للوجوب أم لا؟ قال بعض أهل العلم بالوجوب، والآخرون قالوا بالاستحباب، والظاهر الوجوب لقوله، طبعا الوجوب للمستطيع، أما إذا كنت في صلاة الجماعة ولا تستطيع فيجوز لك أن تفعل، يعني حتى يعلم كيف يكون هذا الأمر. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. يعني لما تسجد يكون تكون هكذا يديك، مو هيك، مو جنبون، عمل لي شوف بالله هيك، ولكن بين الأصابع، ضم الأصابع، والإبهام يكون باتجاه القبلة. أيوة سو مختمن. أبو فندو إن جماعة قبيت بست وندو كان زاس نسو ما خم عمل عادي الآن بلا ما تفرش، ضبون شوي، ضب إيديك من فوق. أيوة دا كان زدو نيبن مخد كام قبلة. أنا حكيت ما حكيت بالألماني. تستطيع أن تفعل هذا، عفوا. بارك الله فيكم. حديث فاهم دزان أختي عن ابن بحينة، فون ابن بحينة داسس عبد الله بن مالك. ازاكت ودا اتسيلت داس بخوفيت محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ازفيشن زاينن هندن وايد كمخت هات بس من داس وايس انت زاك اكسن زين كنتي beim Niederwerfung heißt das, bei der Niederwerfung. Also als der Prophet Muhammad sich niedergeworfen hat, er hat zwischen seinen Händen weit gemacht und man konnte sein Achselhöhlen sehen. Salawatullahi wa salamu alayhi. Dies Hadith auch, wir lernen aus diesem Hadith etwas, was klar ist. Das heißt, wenn du betest, dann machst du deine Hände nicht nebeneinander und du machst die Hände an deinen Körper fest, nein. Du sollst deine Hände voneinander weit machen und du machst das groß. Es gibt in einer anderen Überlieferung, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist in Sahih Muslim, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seine Hände so weit voneinander gemacht, als ein Tier passieren wollte, dann könnte er unter unter seinem Arm passieren. Deshalb sollte man, barakallahu fikum, das tun. Ist das Pflicht oder nicht Pflicht? Die Gelehrten, manche haben gesagt, das ist verpflichtend, und andere sagen, das ist empfohlen oder empfehlenswert. Wallahu ta'ala, wenn man die Beweise sieht, dann ist das Pflicht. Und man konnte auch das Weiße an der Achsel vom Propheten Muhammad s.a.w. sehen. Das sagen die Gelehrten hier. Entweder waren die Gewänder, die der Prophet Muhammad s.a.w. getragen hat, die waren so weit, als er das gemacht hat, dann ist das nach unten, so nach hinten gerückt, da könnte man das sehen. Oder die waren mit kurzem Ärmel, deshalb konnte man Achselhöhlen vom Prophet Muhammad s.a.w. sehen. Wichtig ist, beim Gebet machst du weit. Wenn du das nicht kannst, weil du in Jama'a-Gebet bist, dann machst du nebeneinander, weil hier für Gemeinschaftsgebet wichtiger ist, dass du die anderen auch nicht störst beim Gebet. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وارفع مرفقيك. إذن بارك الله فيكم. إذا سجدت فضع كفيك، يعني ضع كفيك على الأرض، وهذه الهيئة للوجوب للأمر بها، ولكن بعض أهل العلم قالوا للاستحباب، قالوا للاستحباب. والحكمة في هذه الهيئة هي التواضع والابتعاد عن هيئة الكسالى، سيكون في صلاته يعني ما يكون كسول، لأنه الذي ينبسط ويضع مرفقة على الأرض كأنه يفعل مثل الكلب، ويشعر حاله بالتهاون. يعني شوف هلا اللي بيجي الصلاة وهيك، يعني فذلك الإنسان لا في الصلاة يكون غير متهاون. وهنا أنبه على مسألة، أن هذا للرجال والنساء ليس فقط لأنه بعض الناس يقول عند النساء اعتمدوا على حديث ضعيف أن المرأة في ذلك ليست كالرجل، ولكن هذا الحديث عند البيهقي وهو مرسل وهو ضعيف. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. إذا المسلم إذا سجد وضع الكفين ورفع المرفقين، يعني ما يعمل هيك، يعمل بالله هيك بس. هذا مثل الكلب، هذا ما يجوز. هل ارفع؟ هذا صحيح. هل نزل شويتين لتحت؟ نزل نزل نزل نزل. بس اغفلش ايجنتلي منزلت نخوب. بارك الله فيكم. البراء بن عازب زاكته ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته فندو ديش نيدا ذيرس dann tust du deine Hände, das bedeutet bis Handgelenk auf dem Boden, und dein Ellenbogen machst du nach oben, Ellenbogen nach oben und Hände auf dem Boden. Das ist bei Muslim. Das heißt, wenn man Sujud macht, dann sollte man diese Art und Weise verwirklichen, praktizieren im Gebet. Manche Gelehrten sagen, das ist Pflicht, andere sagen, das ist beliebt. Aber eigentlich, das ist Pflicht. Warum? Weil das zeigt, wenn du in dieser Art bist, dass du deine Hände voneinander weit machst und dass du deine Hände auf dem Boden hast, deine Handflächen auf dem Boden hast und deine Unterarme, die sind hoch, und dein Ellenbogen, die sind auch hoch und die sind weit voneinander, dann ist das so eine Art, du bist bescheiden vor Allah subhanahu wa ta'ala. Du wirst dich richtig nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Art, wenn man dich so sieht, wie du so bist, dann fühlt man, ja, der ist stark, der ist tapfer. Aber wenn man sieht, ja, der hat seine Hände auf dem Boden und der macht so langsam und so weiter, dann sagt man, was ist los? Schläft er oder betet er? Deshalb sagen die Gelehrten, die Weisheit dieser Haltung ist, dass man sich im Gebet zeigt, dass man stark ist und dass man fleißig ist und nicht sozusagen faul. Und hier eine Bemerkung bitte. Und zwar, das Gebet gilt für Frauen und Männer. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied im Gebet zwischen Männern und Frauen. Weil manche Leute, sie haben eine schwache Überlieferung bei Al-Bayhaqi genommen. Und sie haben gesagt, die Frauen, die tun ihre Unterarme auf den Boden. Und die machen sich zusammen im Gebet. Es gibt keinen Beweis dafür, außer eine Überlieferung. Aber das ist Barakallahu Fikum, das ist nicht authentisch, das ist schwach. Und da kann man nicht als Beweis nehmen in diesem Zusammenhang, Barakallahu Fikum. وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. إذا ركع فرج بين أصابعه هكذا، وإذا سجد ضم أصابعه على الأرض. لماذا؟ حتى تتجه إلى القبلة. أما إذا فتح الأصابع هكذا فهي ما تتجه إلى القبلة، إنما إذا فعل هكذا تتجه كلها إلى القبلة. بارك الله فيكم. حديث 284 وائل ابن حجر رضوان الله عليه erzählt, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم als er ركوع, als er sich verbeugt hat, der spreizte zwischen seinen Finger, weil und als er sich niederwarf, dann hat er seine Finger zusammengetan. Das ist bei Al-Hakim. Was bedeutet das? Das heißt, beim Ruku', bei Verbeugen, du tust deine Hände, du tust deine Hände auf dein Knien und du greifst damit an. Das wird, du nimmst das so mit deinen Händen, mit deinen Fingern, greifst du auf dein Knie. Das ist bei Rukur. Aber bei Sujud, du machst deine Hände auf den Boden, nur die Handoberflächen auf dem Boden, und deine Finger, die sind zusammen. Die sind zusammen, die sind nicht voneinander sozusagen, es gibt Öffnungen hier, nein, die sind zusammen. Warum? Damit alle Finger in Richtung Mekka oder in Richtung Qibla zeigen im Gebet. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا متربعا رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. بارك الله فيكم. هذه صفة الصلاة للمريض, هذه صفة الصلاة للمريض, يعني الإنسان المريض الذي ما يستطيع يقف فيصلي متربعا. كيف يكون التربع؟ يكون أن يضع, أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى وكفيه على ركبتيه. هذه هي من يتربع. فرجينا التربع هكذا. لا لا, هذا مو تربع ولا هذا تربع. تربع تربع ولا هكذا. أيوة هكذا, وضع يديك على فخذيك. نعم, إذا كان مريضا, إذا كان مريضا هيك, إذا كان مريضا فيتربع. مرض اللي ما يستطيع يقوم في الصلاة, ما يستطيع يقوم في الصلاة يتربع. بارك الله فيكم. حديث فاهم دفن أخسش عائشة رضي الله عليها زاكته إيش أبدا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم جزين هات Schneider Sitz gebetet. Schneider Sitz gebetet. Schneider Sitz, das ist das Mann, der link, der rechte Fuß unter dem linken Oberschenkel tut und der linke Fuß unter dem rechten. Und so sitzt man im Schneidersitz. Und da tut man die Hände auf die Knien. So macht man, wenn man krank ist, wenn man nicht aufstehen kann im Gebet. Das wird zum Beispiel, du kannst nicht aufstehen. Oder angenommen, eine Person hat man in die Beine geschnitten. Wenn die Beine geschnitten sind, du kannst nicht. Du musst im Sitzen beten, dann machst du Schneidersitz, wenn du kannst. Wenn du zum Beispiel Krankheit hast und so weiter. Und das meinte Aisha damit, Barakallahu fiik. Und an Ibn Abbas, an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kann er yaqulu bayna as-sajdatayn. Allahumma ghfir li warhamni, wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma ghfir li warhamni, wahdini wa'afini warzuqni. Wafi riwaya wajburni badala rahamni. Yani Allahumma wajburni. وهدني ولم يقل عافني وارزقني. وبالجمع بين الروايات قال بعض أهل العلم بذلك, وإنما الصحيح بارك الله فيكم أن يقول اللهم, يعني يجوز هذا, اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وعافني وارزقني. هذا يقول بين السجدتين, يعني لما يسجد وثم يرفع يجلس فيقول هذا الدعاء, أو يقول مثلا ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي, فهذا هو دعاء الجلوس بين السجدتين. حديث 286 ابن عباس sagte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم pflegte zwischen oder im Sitz zwischen den beiden Niederwerfungen zu sagen اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي, او الله فتاي مني, warhamni, schenk mir Barmherzigkeit, wahdini, Rechtleitung, das wird, da bittet man Allah um Rechtleitung, wa'afini, Gesundheit geben, warzuqni, Lebensunterhalt vermehren. Das ist was, was man sagt. Zwischen den beiden Niederwerfungen. فومن لكم من زاغن اخ ربي اغفر لي ربي اغفر لي او من ها فتاي ميا او دفي جيب ميا und das ist das Bittgebet was man hier sagt im Gebet بارك الله فيكم يعني اليوم بارك الله فيكم تكلمنا اولا عن السجود على سبعه اعظم وهي الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين ومرة أخرى يا أخوة مرة أخرى من يرينا شلون تكون الأصابع أصابع القدمين إلهم مو إلي أصابع القدمين بتي دو دي بايدن دي تسين دي زند Die sind in Richtung Qibla, nicht nach vorne. Hadi taban, alif marra hakeinaha. La hayata liman tunadi. Bal ana aqullu hek, huwa yaf'al. Fanasallah salam. Ya akhwa, fi sujud ma ya'mal wahid hek. Fi sujud. في السجود ما تعمل هكذا شوف هكذا واحد يعمل هيك هذا خطأ هكذا مثل الكلب أو يعمل هكذا أو هيك أو هيك أو هيك هذه كلها هذا لعب في الصلاة مين أصحابك اللي ما بيعرفوا يصلوا واللي ما يهتم بالصلاة ولكن لسانه خمس متار هذه النص عليك نعم بارك الله فيكم aufpassen wie ich jetzt gezeigt habe gerade manche der macht seine Füße aufeinander der andere der tut sein nur sein ein bisschen von seinem Kopf Na, und die Nase kommt nicht auf den Boden. Andere, die tun ihre Hände ganz bis Ellenbogen auf dem Boden. Das ist falsch, alles. Man muss das Gebet lernen. Tausendmal haben wir erklärt. Bitte die Zehen in Richtung Qibla und nicht nach innen beugen. Aber la hawla wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall, Hadith ist bei Muslim und Al-Bukhari. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, mir wurde befohlen, dass ich auf sieben Knochen mich niederwerfe, Stirn und Nase, eins, zwei Hände, zwei Knie und die Zehen oder die Spitzen der Füße. وعن ابن بحينا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه. بارك الله فيكم ابن بحينا رضوان الله عليه مالك هو عبد الله بن مالك بن بحينة رضوان الله عليه er sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als er sich niederwarf hat weit oder hat eine weite Entfernung zwischen seinen Händen gehabt das wird hat das richtig sozusagen wie sagt man gestreckt und man konnte Achselhöhlen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen. Und Al-Bara ibn Azib قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. Wenn du dich niederwerfst, dann tust du deine Hände auf den Boden und deine Ellbogen, die sind oben, hebst du nach oben, nicht auf den Boden. Das gilt für Männer und für Frauen. وعلى بن حجر رضي الله عليه sagte النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم als er sich verbeugte hat spreizte er zwischen seinen Finger, weil er hier greift auf seinen Knien bei Verbeugen und bei Niederwerfung hat er seine Finger zusammengetan, damit sie in Richtung Qibla zeigen. Aisha sagte رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم als er krank war hat im Schneidersitz gebetet und hat seine seine Hände auf seinen Knien getan, sallallahu alaihi wasallam. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي أو اللهم اجبرني اجبرني وارحمني واهدني وعافني وارزقني. عائشة erzählte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم im Sitzen, beim Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen sagte, O Allah, verzeih mir, O Allah, gib mir Barmherzigkeit, gib mir, schenk mir Rechtleitung, schenk mir Gesundheit und schenk mir oder vermehre mein Rizq. Das sind die Bittgebete, die man sagt, das Bittgebet, wenn man zwischen den beiden Sujud setzt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa salli lahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tisima kathira. Subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Man kan min awal dars yuridu adhan yarfa. واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست تفضل من واحد لستة روح بس لا تمطمط ثلاثة وبركاته.